Deutschlandfunk Soundcheck. Willkommen zu einer neuen Ausgabe. Im Studio ist heute Günther Jansen. Erst vor wenigen Wochen erschien das neue Album einer Band, deren Anfänge bis in die späten 70er Jahre zurückreichen. Bis 3 Uhr spiele ich hier Ausschnitte aus allen Phasen ihrer langen Karriere. Unser Thema heute: eine lange Zeit. The Go-Betweens zwischen 1978 und heute. Wenn eine Band im Laufe vieler Jahre 9 reguläre Alben eingespielt hat, dazu kommen dann noch Soloalben während einer längeren Bandpause, dann reichen 2 Sendestunden im Radio kaum aus, um alle musikalischen Facetten ausreichend zu betrachten. Bis 3 Uhr versuche ich also mehr eine Art Einführung in die Geschichte der Go-Betweens als eine lückenlose Darstellung. Zu Beginn eben Finding You aus ihrem letzten Album aus diesem Jahr 2005, Oceans Apart. Im Beiheft steht All Songs Written by Forster McLennan. Und diese beiden stellen seit eh und je das Zentrum des musikalischen Geschehens dar. Beide waren 20, als sie die Go-Betweens 1978 im australischen Brisbane gründeten. Sie trafen sich an der dortigen Queensland-Universität, hatten von Anfang an einen guten Draht über gemeinsame Vorlieben, bestimmte Filme, Velvet Underground, Bob Dylan, Punk und New Wave Bands. Diese beiden, Robert Forster und Grant McLennan, sind praktisch die Go-Betweens, schreiben und schrieben ihre Songs. Und als sie Ende der 80er beschlossen, die Band aufzulösen, war es mit den Go-Betweens für ein Jahrzehnt erstmal vorbei. Aber wir greifen der Geschichte voraus. Noch sind wir bei den ganz frühen Go-Betweens. I need two heads. Pick up the rhythm I get from you. I can't. costume of sand. I can do. Yeah, I can do. 'Cause this is something that I can do. Oh, I can. Yeah, do. Pick up the rhythm I get from you. I can do. Yeah, I can do. Ich habe schon von der Bandpause in den 90er Jahren gesprochen. In der Zeit nahm sowohl Forster als auch McLennan mehrere Soloalben auf. Auch die werden in dieser Sendung in Ausschnitten präsentiert. Zum Beispiel eben Robert Forster aus seinem Album Warm Nights von 1996. Ziemlich laid-back, schrammelig, fast schon in Richtung des US-Altmeisters J.J. Cale, aber seinerzeit in London produziert von Edwin Collins. Davor I Need Two Heads, das war 1980 eine Single der Go-Betweens für das Glasgow Postcard-Label, auch aufgenommen in Schottland. Und das deutet auch schon auf einen weiteren Aspekt ihrer Geschichte hin. Das Pendeln zwischen verschiedenen Ländern, Kontinenten. Schon Ende 1979 brachen die beiden, Forster und McLennan, zum ersten Mal von Brisbane auf. Reist nach London, dann Paris, wieder London, Glasgow und schließlich erstmal wieder zurück nach Australien, um aber 1982 für mehrere Jahre nach London zu ziehen und stete Gesellen. Hier eine weitere Aufnahme aus ihrer Frühzeit, sperrig, roh, und wenn man das heute hört, dann ist man automatisch zurückversetzt in die Zeit Ende der 70er, Anfang 80er Jahre. Damals klang es zum Beispiel so. Thank you. Wir sind bei den frühen Go-Betweens nach People Say eben Undo What You Did. Beide nicht mit enthalten auf ihrem offiziellen Albumdebüt Send Me a Lullaby. People Say aus einer Compilation-CD, The Go-Betweens 1978 bis 1990 und danach eben Undo What You Did von einer CD-Wiederveröffentlichung ihres Debütalbums und zwar von einer sogenannten Bonus-Disc mit verstreuten Aufnahmen. Zum Beispiel auch mit diesem Kassettenmitschnitt aus ihrem Proberaum. Da kriegt auch die modernste digitale Technik keinen besseren CD-Sound mehr hin. Die Go-Betweens spielten Anfang der 80er in Trio-Besetzung Robert Forster, Gesang und Gitarre, Grant McLennan, Gesang und Bass sowie Lindy Morrison am Schlagzeug. Im Laufe der 80er Jahre kamen und gingen einige weitere Bandmitglieder. Aber diese drei, Forster, McLennan und Morrison, waren bis Ende der 80er immer dabei. Auch bei den Aufnahmen Mitte 1981 für ihr erstes Album, Send Me a Lullaby, die fanden in Melbourne, Australien statt. Die Platte wurde Anfang 1982 von der englischen Plattenfirma Rough Trade veröffentlicht. Und sie endete auf Vinyl, damals also Seite 2, letztes Stück, mit diesem It Could Be Anyone. your fingers the night of the night of the night of the night. Alone in your room, alone in your room. The moment won't stop talking, the jukebox won't stop with that tune. Oh, if only that jukebox would stop. Fireworks, oh how I wanna shake it up. Oh, fireworks, now if it would only stop. Zuerst It Could Be Anyone aus dem Debütalbum der Go-Betweens Send Me a Lullaby. Danach wieder etwas aus der Zusatz-CD im Zuge der Wiederveröffentlichung vor einigen Jahren, After the Fireworks. Das waren die Go-Betweens zusammen mit ihren australischen Kollegen The Birthday Party, Nick Cave, Gesang, Mick Harvey, Klavier und Roland S. Howard, Gitarre. Deshalb klang es auch auf andere Art und Weise schräg und leicht düster. Allein der Gesang Nick Caves trägt zu diesem Eindruck bei. Ich sagte schon, 1982 im Zuge der LP-Veröffentlichung auf einem englischen Label zogen die Go-Betweens von Brisbane nach London um. Und ihrer Bandgeschichte sind wir jetzt gerade an diesem Schnittpunkt angelangt, denn im Januar 82 nahmen sie noch einmal einen Song in Australien auf. Zu spät für ihr Debütalbum, das ja längst im Kasten war, aber auch nichts für Album Nummer 2, das im Herbst desselben Jahres, also 1982, komplett in England eingespielt wurde. Dieses letzte Lied vor der Übersiedlung nach England heißt Hammer the Hammer. Down the wall, swallow the phone. You're all alone, it won't change. It's held in the hand strong. Then you come along, it won't change. Zweimal Go-Betweens anno 1982, zuerst Hammer the Hammer, noch in Australien aufgenommen, nach ihrem Umzug vom Original Before Hollywood, so hieß ihre zweite LP, das Lied Two Steps, Step Out. Für die folgenden Jahre sollte England ihre Heimat bleiben und hier war auch die Basis ihrer großen Popularität, die die Go-Betweens in den 80er Jahren. Wenn man mal nachguckt, was so alles über sie geschrieben steht, dann liest man ganz oft so etwas wie Underground Stars, Lieblinge der Independent-Szene, Kultband der 80er und Ähnliches. Und natürlich lud sie auch John Peel mehrfach für Aufnahmen in seine Show ein. Zum Beispiel 1984 hier mit Secondhand Furniture. Home, sweet home. Go-Betweens hatten oft Pech mit ihren Plattenfirmen. Das heißt, es gibt nicht das eine Label, das sie die ganze Zeit über begleitet hätte, sondern es gab mehrfach Wechsel. Firmen gingen pleite oder hatten plötzlich Bedenken, was die Go-Betweens anging. Das ist wirklich eine Geschichte für sich. Ich deute sie hier nur an. LP2 erschien bei einer anderen Firma als LP3, LP4 dann wiederum ganz woanders. Wo wir gerade beim Zählen sind, LP3 heißt Spring Hill Fair. 1984, da stand mal ein etwas größeres Budget einer großen Plattenfirma zur Verfügung, aber das brachte auch keinen großen, wesentlichen kommerziellen Erfolg. Die Go-Betweens blieben Lieblinge der alternativen Musikszene und schafften eigentlich nie den ganz großen Durchbruch zum Mainstream. Nach Bachelor Kisses jetzt Right Here. You Im Soundcheck geht es heute um die lange Karriere der australischen Go-Betweens, inklusive der Pause in den 90er Jahren. Aus dieser Zeit zum Schluss der ersten Stunde noch etwas aus dem Solo-Doppelalbum Horsebreaker Star von Grant McLennan 1994. Und zwar das Lied What Went Wrong. Nach den Nachrichten dann weiter noch bis 3 Uhr mit den Go-Betweens. When we lost our teeth, I said, lovers, living on what went wrong. What about living in magic hour? Can't find the lock to the marble tower. I said, lovers, living on what went wrong. You found an orphan on your step. You cut its mind on your bicep, yeah. Living on what went wrong. Comes a dream, beats to a chime, foreign fire engines on your mind. I said, lovers, living on what went wrong. Talk about jewels, talk from fools, everyone's trying to get through school. I said, lovers, living on what went wrong. The money's down, the race is on, you can't find your kidney in Hong Kong. I said, lovers, living on what went wrong. But what about Louis and Marie? They lost their heads at the jamboree. I said, lovers, living on what went wrong. There's JFK and LBJ, gotta learn to tango in the USA. I said, lovers, living on what went wrong. Like a freak child till they feel ya, living next door to a serial killer. Lovers, living on what went wrong. Living in a town with seven hills, can't get to sleep, I need my pills. I said, lovers, living on what went wrong. You hear someone at your door, knock, knock, knock, do they still want more? I said, lovers, living on what went wrong. I'm burned out on the trail, cut loose by betrayal. Returned all your mail. Oh, what went wrong? I wanna know what went wrong. I gotta know what went wrong. I wanna know what went wrong. Ducks on a ledge, know what I mean, don't hedge your bets. I said, lovers, living on what went wrong. Pick up a phone, call experience. If you're lucky, they call it genius. Lovers living on what went wrong. See that shape in a fog coming at you, foaming like a dog. I say, lovers living on what went wrong. But you don't mind, no, you don't care. If it's gonna get you, it'll get you anywhere. I said, lovers living on what went wrong. Everyone's afraid, everyone's scared. No one wants their soul bad. I said, lovers living on what went wrong. Well, mother, father, daughter, son, they all think that they're the only ones. I said, lovers, you're living on what went wrong. Well, some rob graves, some get sick, some bang nails out and couldn't give a tick. Lovers, living on what went wrong. What about the stars? If you want more, they're just holes in heaven's floor. I said, lovers, you're living on what went wrong. You saw it crack. I tell you now, he ain't come back. Said lovers living on what went wrong. Between destruction and celebration, you got the lips, you're the peanut of a nation. Lovers living on what went wrong.